Kurz und gut, überlegt man sich als Dichter diesen Roman nur einigermaßen, so ergibt sich und ergab sich auch für das mittelalterliche Kollektiv, dass man Jesus auch auf dem Papier schlecht zumuten konnte, seine Missionierungsarbeit in ganz Galiläa und Judäa, wenn sie ernsthaft betrieben werden sollte, innerhalb Jahresfrist zu erledigen. Wollten die Fälscher den Anschein wirklichen Lebens wahren, dann mussten sie angesichts des vorgesehenen Umfangs der Missionsarbeit das öffentliche Auftreten Jesu auf mehrere Jahre verteilen. Da hätte man sich eben doch auf eine zwei- oder dreijährige Tätigkeit leicht einigen können, denkt der Leser. Dem türmt sich aber ein Bedenken schwerster Art entgegen, über das sich auch die Fälscher, wie aus den Quellen noch gut ersichtlich ist, ganz klar gewesen sind. Schon ein kurzer Blick in die Evangelien belehrt uns, dass Jesu Bußpredigt nicht schüchtern und sanft hinter verschlossenen Türen ertönte, sondern sehr oft sich in breitester Öffentlichkeit zu heftigen Anklagen gegen das gottesstörrische jüdische Volk und seine Führer verdichtete. Insonderheit richtete sich die öffentlichen Vorwürfe des Messias fast täglich gegen die äußerliche Gesetzlichkeit der Religionsausübung bei seinen Volksgenossen, von denen ihm daher immer mehr Feindschaft entgegengebracht wurde. Im wirklichen Leben jener Zeit konnte man nun einen so revolutionären Religionspropheten nicht jahrelang mit kühnsten Taten und Worten, Tempelreinigung, Sabbatverletzung und so weiter, gegen ein bestehendes, geheiligtes System anstürmen lassen, ohne dass die so heftig angegriffene Obrigkeit, das jüdische Synedrium, den Verletzer der bestehenden Ordnung zur Rechenschaft zieht und unschädlich macht. Wenn man, nämlich die Fälschergenossenschaft, in dem Tendenzroman diesen Religionsrevolutionär so freimütig und furchtlos vorgehen ließ, wie man ihn nun einmal vorgehen lassen wollte, dann war bereits ein Jahr Aufruhr für die Geduld des Synedriums reichlich lang bemessen. Auf keinen Fall durfte man Jesus in solchem Übereifer länger als ein Jahr die Obrigkeit reizen lassen, ohne dem Verwegenen ein Ende zu bereiten. Für die Fälscher ergab sich als bequemer Ausweg aus diesem Dilemma die beliebte Anwendung der Taktik des absichtlichen Widerspruches. Man ließ also einfach die Synoptiker eine nur einjährige Wirksamkeit des Messias andeuten, nur leise andeuten, beileibe nicht deutlich aussprechen. Und man ließ im vierten Evangelium durchblicken, ebenfalls nur leise durchblicken, dass Jesus mehrere Jahre öffentlich gewirkt habe, wobei aber beileibe nicht mit Bestimmtheit gesagt wird, wie viele Jahre in Frage kommen. So haben sich also die Fälscher nicht festgelegt, sondern die Frage nach der Dauer des Wirkens Jesu wohl überlegt durch Anwendung der Taktik des absichtlichen Widerspruches für immer in der Schwebe gelassen. Unsere bedauernswerten Relativisten aber müssen sich nun immer vergeblich an dem harten Dilemma die Zähne ausbrechen und ahnen dabei nicht einmal, welcher Umstand die Schuld an diesem seltsamen Unheil trägt. Fünftens, wo ist Jesus nach der Auferstehung den Jüngern erschienen? Es handelt sich hier um die Fragen nach der Örtlichkeit von gewissen Ereignissen, und zwar, wie man zugeben wird, von epochalen Hauptereignissen, die sich allen Beteiligten unlöschbar einprägen mussten. K.L. Schmidt hat zwar nicht Unrecht, wenn er meint, dass die Lokalisierung einer bestimmten Szene in der Erinnerung verschwindet, hat nichts Verwunderliches. Aber er hätte nicht unterlassen dürfen zu betonen, dass solches Vergessen der Lokalitäten nur für die kleinen, alltäglichen, gleichgültigen Vorkommnisse zutrifft. Denn die großen, gewaltigen, aufsehenerregenden und die Beteiligten innerlich überwältigenden Ereignisse graben sich auch hinsichtlich ihrer Örtlichkeit im Gedächtnis so tief ein, dass die Lokalisierung nicht wieder verschwinden kann, jedenfalls nicht im Laufe eines kurzen Menschenalters und vor allem freilich dann nicht, wenn die Beteiligten das betreffende Ereignis dauernd als Beweismittel in Predigten und Debatten vorbringen müssen. Sogar Theologen wie Dahlmann machen darauf aufmerksam, dass es wichtig schien, den Ort gewisser Ereignisse im Leben Jesu zu wissen. Die Evangelien dienten mit ihren Ortsangaben ebenso sehr der Vergewisserung der Gläubigen als der Verteidigung gegenüber dem Unglauben. Sehr richtig. Vorausgesetzt, die Jesus-Tradition sei natürlich entstanden. Es gab nun in der Urchristenheit kaum eine Begebenheit, die so häufig von den Aposteln bezeugt werden musste, wie die Erscheinungen des Auferstandenen. Wenn in den Gemeinden etwas lebendig erhalten werden musste, die Tatsache der Erscheinungen, so dass es im wirklichen Leben absolut unmöglich gewesen wäre, in diesem Punkte die genaue Lokalität zu vergessen. Informieren wir uns nun aber in den Evangelien über die papierne Tatsache der Erscheinungen bezüglich ihrer örtlichen Fixierung, so werden wir vor einen geradezu ungeheuerlichen Befund gestellt. Wir müssen es erleben, dass die epidemische Gedächtnisschwäche in dieser Angelegenheit fantastische Ausmaße annimmt. Auch manchen relativistischen Forscher bleibt der Atem weg. Maurenbrecher staunt darüber, wie unheimlich schnell die Erinnerung der ersten Generation in der Legende untergegangen ist. Mit unheimlicher Schnelligkeit hat die Legende die Geschichte besiegt.